Wir waren nicht im Leben, noch im Tod vereint. Der Duft des Todes liegt in der Luft. Für immer hier in dieser Gruft. Wiedergeboren als Kind der Nacht. Für immer hier in dieser